Drittes Kapitel: Philosophisch-politische Überlegungen zu den Hintergründen meiner Entführung. Das Komplott gegen mich in Europa, speziell in Athen, richtete sich weder zufällig gegen eine ganz gewöhnliche Person, noch lief es so ab, wie es der Staatsanwalt meisterhaft und bis ins kleinste Detail aufzuklären versucht hat. Obwohl das ganz klar auf der Hand liegt, ist es doch von historischer Bedeutung und durchaus lohnend, es richtig zu verstehen und zu interpretieren. Wenn dies alles nur meine Person beträfe, hätte ich es nicht für nötig erachtet, eine derart umfangreiche Verteidigung zu verfassen. Jedoch sollte in meiner Person ein Volk und seine Freunde für dumm verkauft werden und so ihr Freiheitsstreben, Summe immenser Anstrengungen, gewissen Interessen geopfert werden. Zweifellos wäre es nicht richtig, die Verantwortung für Verschwörung und Verrat nur bei der Athener Oligarchie zu suchen. Viele Seiten waren beteiligt. Es ist durchaus wichtig, sie, wenn auch nur knapp, zu benennen und zu charakterisieren. Von den Kalkulationen der USA bis zu denen der EU, der Haltung mancher arabischer Staaten bis hin zu Israels und Russlands Interessen, hatten viele politische Mächte auf Staatsebene ihre Hand im Spiel. Wenn man nach dem Warum fragt, liegt die Antwort zweifellos in der Schwäche des kurdischen Faktors und daran, dass das kurdische Problem leicht simplen Spekulationen geopfert werden kann. Durch die gesamte Geschichte hindurch konnten die über die Kurden herrschenden Mächte inklusive der kollaborierenden herrschenden Schichten dieses Volk und dieses Land benutzen, wie immer sie wollten, ohne viel dafür belangt zu werden. Es gab nie eine aufgeklärte politische Kraft, die dafür Rechenschaft verlangt hätte. Wer versuchte, etwas zu bewirken und dabei seine Ehre zu bewahren, endete in der Katastrophe, und später verlangte wieder niemand Rechenschaft dafür. Ein passendes Sprichwort besagt, dass der Kurde immer der Gelackmeierte ist. Dies beschreibt geradezu eine Verhaltensregel. Auch wenn der Vergleich schmerzen mag, muss ich dennoch sagen, dass es selbst beim Betreiben eines Bordells eine Handels- und Überlebenslogik in den Beziehungen zwischen Chef, Wachmann und den beschäftigten Sklavinnen gibt. Jeder weiß mehr oder weniger, was er oder sie tut. Indem sie sich völlig einer Philosophie des Schicksals unterwerfen, tun sie, was sie tun müssen und sorgen so für den Weiterbestand des Systems. Kurdistan und die kurdische Gesellschaft wurden Schauplatz für rückständigere und unmenschlichere Raubsysteme, als sie bei Ali Baba und den 40 Räubern beschrieben sind. Niemand legte vernünftige Rechenschaft ab, niemand forderte sie ein. Das kurdische Individuum, soweit man hier überhaupt von einem Individuum sprechen kann, welches vielfach Verrat und Entfremdung erlebt, war von den Kollaborateuren an der Spitze bis zu denen ganz unten in der Position von krasser Ignoranz, schwätzerischer Besserwisserei oder bewusstem Verrat sich selbst gegenüber. Für einen Huhn oder einen Hund schoss man einen Menschen über den Haufen. Niemand kümmerte sich um die kulturellen Werte, die in 15.000 Jahren geschaffen wurden. Dabei handelt es sich um eines der ältesten Völker der Menschheit, Hauptakteur der ersten großen Revolution der Menschheit, der Neolithischen Revolution. Das ist das Kuriose und die Ironie des Ganzen. In dieser Tatsache liegen Fluch, Brutalität, Lüge und Rückständigkeit verborgen. Mein Aufbruch und die Tatsache, dass eine Freiheitsbewegung im allgemeinen Sinn tatsächlich existieren konnte, brachte dieses Bild vollkommen ins Wanken. Von den Kollaborateuren bis zu den Staaten mit ihren strategischen Interessen trafen sich alle, um mit Gegenmaßnahmen darauf zu reagieren. Die 90er Jahre wurden Zeuge dieser intensiven Anstrengungen. Insbesondere die USA, die EU, Russland und die Länder des Mittleren Ostens befassten sich ausgiebig damit. Dass ich mich nicht wie eine simple Puppe benutzen ließ, trieb jedes dieser Machtzentren dazu, gemäß den eigenen Interessen eine eigene PKK- und Kurdenpolitik zu entwickeln. Als sie verstanden, welch großes Hindernis ich für die jeweilige Politik darstellte, planten sie, mich zu isolieren und nach zu liquidieren. Auf die Garantie minimaler Menschenrechte und auf jegliche demokratische Vorgehensweise wurde dabei verzichtet. Um ihren kurdischen Kollaborateuren Raum zu geben, planten sie die offene und verdeckte Zusammenarbeit. Die irakisch-kurdischen Kollaborateure und türkische, US-amerikanische und britische Vertreter brachten es über die Achse Ankara-London-Washington bis zu einem offiziellen Abkommen. Um es erfolgreich umzusetzen, versuchten sie, die EU zu neutralisieren und die Athene-Oligarchie als Helfershelferin zu benutzen. Auf diese Grundlage, mit dieser Philosophie und durch diese Politik entwickelte sich das Komplott. Wenn es uns nicht gelingt, die gegen mich und das kurdische Volk und seine Freunde gerichtete Verschwörung und den Verrat in einen großen Kampf um unsere Würde zu verwandeln, hieße das, dass diese unselige Geschichte ein weiteres Mal ihr Urteil vollstreckt hätte. Dabei haben sich allein im Zusammenhang mit meiner Auslieferung über 100 geliebte Genossen, junge Frauen und Männer öffentlich verbrannt, fielen Kugeln zum Opfer, wurden gedemütigt, geprügelt und verhaftet. Schon allein wegen des Gedenks an sie steht für mich die Notwendigkeit außer Frage, das Ereignis ausführlich zu analysieren. Darüber hinaus ist es ein zentrales Anliegen des revolutionären Freiheitskampfes, eine Wiederholung der fluchbeladenen Geschichte zu verhindern. Diesen Auftrag erfolgreich erfüllen heißt, mittels eines historischen Bruchs von der verfluchten Knechtschaft zur Freiheit zu gelangen. A. Mein Ring mit dem Zweifel, ein neuer Gesellschaftsbegriff. Wegen meiner ständigen Zweifel, die mich seit meiner Kindheit wie ein Albdruck verfolgten, war ich mir nie einer Sache gänzlich sicher. Häufige Traumbilder wie das, trotz anscheinend völliger Bewegungsfreiheit nicht durch ein Loch in einem Felsen hindurchzukommen, oder das, dass ich flog, aber gleichzeitig atem- und bewegungslos war, waren Ausdrucksformen dieser Philosophie des Zweifels. Es schien mir, als wollten mir weder meine Mutter noch die ganze Menschheit jemals meine Freiheit geben bzw. respektieren. Ich suchte das Wahre in Büchern, was mir bald wie das Eintauchen in einen Brunnen ohne Grund vorkam. Während alle Eltern die Geburt ihrer Kinder als Gnade feierten, kam es mir wie eine große Sünde vor. Für das Individuum in der mittelöstlichen Gesellschaft schien das Glück unerreichbar zu sein. Hochzeiten, die die glücklichsten Momente für zwei Menschen darstellen sollten, kamen mir wie der Anfang großer und widerlicher Sünden vor. Irgendwo lief irgendetwas fürchterlich falsch. Aber wo? Stets war ich voller Bedenken, Sorge und Furcht, weil ich, seit ich zurückdenken kann, diese Frage allein beantworten musste, obwohl ich gewollt hätte, dass mir jemand hilft. Ich wollte kein billiges und falsches Leben, ich wollte nicht ohne die Wahrheit leben, aber wo würde ich sie finden? Mittlerweile habe ich die Kraft, diese Frage zu beantworten. Die Verschwörung und die Tatsachen, auf denen sie beruhte, trugen viel zur Klärung der Antwort bei. Die Grundlage dieser Antwort fand sich in der beschriebenen Definition der Gesellschaft, in der ich geboren und sozialisiert worden bin. Bot doch die kurdische Gesellschaft ein Bild von gespaltenen und verstreuten Objekten, die sich nicht selbst schützen konnten, bar jeden subjektiven Verhaltens. Sie mutet an wie ein taubstummes und versklavtes Überbleibsel aus ferner Zeit. Ich gestehe ein, dass ich bei diesem Anblick stets die Sorge habe, vielleicht die Wahrheit nicht zu finden oder es wie so viele andere nicht zu schaffen, aus dem versprengten Teilen der kurdischen Gesellschaft eine für die Freiheit kämpfende Kraft zu bilden. Schon früh begriff ich, dass ich auf der Suche nach Wahrheit die ganze Menschheit und das Universum, in der sie existierte, einbeziehen musste. Vielleicht hatte ich schon im Kindesalter eine Neigung dazu. Ich habe mich nie nach den Gesetzen von Familie und Dorf gerichtet. Selbst unter jenen Bedingungen wollte ich in meinem eigenen Kindheitsträumen das Wahre finden. Um direkten Konfrontationen mit meiner Umgebung aus dem Weg zu gehen und Missstände vorzubeugen, lernte ich 33 Koransuren auswendig, verrichtete beispielhaft die rituellen Gebete und betätigte mich auch als Vorbeter. Bis zum letzten Semester an der Politikwissenschaftlichen Fakultät führte ich ein vorbildliches Studentenleben mit besten Noten. Dies reichte, um den Schein zu wahren, allerdings diente es lediglich dazu, einige der notwendigen Voraussetzungen für meine Suche nach der Wahrheit zu schaffen. Auch als Revolutionär tat ich ab Anfang der 70er alles, was formell nötig war. Ich gründete eine Organisation und versuchte, sogar diplomatisch tätig zu werden. Wir versuchten, die kurdische nationale Befreiung in ihrer Form anderen Vorbildern auf der Welt anzugleichen und sind damit auch recht weit gekommen. Aber ich muss wirklich eingestehen, all dies hat mich nicht befriedigt, es nagte geradezu an mir. Das Falsche bestand weiter, ich konnte meine Mängel nicht beseitigen. Vielleicht ist Folgendes interessant. Auch meine Mutter, die mich auf ihre Weise erziehen und zur Vernunft bringen wollte, inszenierte eine Hinrichtung mit mir. Sie brachte mich als Kind in den Stall und versuchte, mich zum Schein zu ertränken. Natürlich tat sie das, weil sie Hoffnung in mich setzte. Nach und nach entwickelte sich mein ganzes Leben in analoger Weise. Das Todesurteil, das der Staat faktisch und offiziell gegen mich umsetzt, schließt diese Epoche symbolisch ab. Dies ist die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass es immer Menschen gab, die mich anerkannten und mich vorbildlich fanden. Wie könnte ich die Abertausenden verleugnen, die hundertmal wertvoller und den Werten der Revolution gegenüber loyaler waren als ich selbst? Die Mädchen und Frauen aus dem Dorf, von großen Lehrern bis zu den mutigsten Menschen. Tausende waren mir auf großartige Weise verbunden. Was wollten die Söhne und Töchter des kurdischen Volks wohl ausdrücken, als sie sich nach meiner Festnahme und Verhaftung zu Hunderten öffentlich verbrannten? Die, die sich in die Luft sprengten, worüber waren sie zornig? Was brachte sie dazu, das zu tun? Wenn ich es nicht persönlich verhindert hätte, wären Tausende mehr dazu bereit gewesen. Dies war keine Vorgehensweise der Freiheitsbewegung, sondern Ereignisse, die aus Loyalität mir gegenüber geschahen. Ich sah es als meine unbedingte Pflicht an, dies alles zu analysieren. Ich vergesse auch nicht, den Schmerz und den Zorn meiner Gegner zu erwähnen. Wenn man sich in die Problematik vertiefte, stellte sich das kurdische Dilemma als menschliche Tragödie dar. Mir passierte, wovor ich mich immer gefürchtet hatte. Nach und nach merkte ich, dass ein Widerstreit der Mentalitäten der Grund dafür war, dass mich Athen und Europa nicht wollten. Ich war weder bereit, das feudal geprägte System zu akzeptieren, noch das europäische. Diese Systeme würden in mir keine Frucht tragen. Warum sollten sie mich auch akzeptieren? Ich jedoch fand nicht das Leben, das ich so suchte. Als ich nach Moskau reiste, das einmal das politische Mekka für Millionen gewesen war, taten sie dort alles, um ihren ehemaligen Glauben zu verraten. In Asien, Afrika und Europa war kein Platz für mich. Als die USA drohten, wenn wir dich erwischen, werden wir dich ausliefern, offenbarten sie ohne Zögern die kalte, gewissenlose und interessensgeleitete Logik, die die herrschenden Mächte der offiziellen Gesellschaft in der Geschichte stets anwenden. Das Ringen um die Freiheit der Kurden war zu einem Abenteuer mit globalem Ausmaß geworden. Das Bittere war, ich hatte mich noch nicht einmal selbst kennengelernt. Wie sollte es mir so gelingen, den Kurden Freiheit zu bringen? Was heißt Freiheit? Alle gierigen Kräfte innerhalb der Organisation und auf der Gegenseite bestanden geradezu darauf, sich ihre 5000-jährige Bordellordnung nicht kaputt machen zu lassen. Derart heruntergekommen und prostituiert war die Gesellschaft, mit der ich zu tun hatte. Aber ich sollte meine Suche nach dem Motto fortsetzen: Wo noch Leben ist, ist noch Hoffnung. Zweifellos sollte die atemberaubendste und intensivste Phase des Komplotts schmerzhaft und lehrreich sein. Ich bin überzeugt, zu guter Letzt einen treffenden Gesellschaftsbegriff gefunden zu haben. Es ist ein Schlüsselproblem, den Begriff Gesellschaft selbst in allen Dimensionen korrekt zu definieren. In diesem Zusammenhang muss ich sofort anmerken, dass die sumerischen Priester, als sie ihre originäre Mythologie schufen, vielleicht näher an der Wahrheit des Menschen waren als westliche Soziologen, die die derzeit herrschende Wissenschaft vertreten. Der europäische Individualismus ist zum Mörder der Gesellschaft und der sozialen Ökologie geworden. Kritiklose Experten im Dienste des Systems sind die Schlechter der Wahrheit. Wie der Schlachter ein Tier zerstückelt und dann ist dieses, ist jenes sagt, zerstückeln sie die gesamte Natur und Gesellschaft. Zuerst sprachen sie von der Methode des Experiments und der Beobachtung und sie erkannten. Dann sprachen sie vom Zeitalter der Anwendung und des Pragmatismus und sie aßen alles auf. Anders als mit solchen Begriffen vermag man die totale Zerstörung der Umwelt und den Einsatz der Atombombe gegen die Menschheit nicht zu erklären. Viel ist über die kapitalistische Gesellschaft geschrieben worden, aber die deutlichsten Aussagen über sie sind noch nicht gesprochen. Die sumerischen Priester wussten genau um den Aufstieg der Sklavenhalterklasse, als sie ihre Mythologie vom Menschen, der von den Göttern aus deren Exkrementen geschaffen wird, erdachten. Die Priester der Wissenschaft, der europäischen Zivilisation hingegen, kreieren dieses Phänomen halb verblödet von Neuem. Niemand soll sagen, in der sumerischen Mythologie brauche man nicht nach Wahrheit zu suchen, in der europäischen Wissenschaft dagegen sei Wissen immer experimentell bewiesen. Die sumerische Mythologie ist lebensnah und der wissenschaftlichen Wahrheit tausendmal näher. Wenn es darauf ankommt, zu leben, ohne die Gesellschaft wie ein Schlachter zu zerstückeln, so sind die sumerischen Weisen und die nach ihnen kommenden Propheten im Sinne einer Klasse sogar eher Verfechter von Humanität. Sie waren dem Leben der Menschen nah bis zur Heiligkeit. Sie wurden verehrt. Die Soziologen der europäischen Zivilisation tun so, als ob sie langsam einlenken, nachdem sie die atomare und die Umweltzerstörung sowie das immer räuberischer werdende Finanzkapital und seine Krisen erfahren haben. Sie fangen an, selbstkritischer zu werden. Es scheint, dass einige so handeln, weil sie bemerkt haben, dass es nötig ist, um nicht alles zu verlieren. Vielleicht wird meine Situation etwas besser verstanden, wenn ich eine thematische Brücke zu Sokrates schlage. Auch Sokrates war sehr wissbegierig, er wollte den Menschen zutreffend definieren. Durch die Fragen, mit denen er jeden löcherte, der ihm begegnete, falsifizierte er. Seine Methode war die Falsifikation, das Infragestellen von scheinbar feststehenden Wahrheiten. Das machte er nicht um des Falsifizierens willen, sondern um so zu beweisen, dass die Athener Gesellschaft in einem Netz von Lügen zappelte. Also musste die Athener Gesellschaft ihre eigene Verlogenheit akzeptieren. Die Alternative war, Sokrates das Leben zu nehmen. Es begann ein harter Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Die Hauptanklage war, Sokrates habe neue Götter erfunden, die die Jugend verderben. Göttlichkeit bedeutet die höchste und heiligste Definition des Begriffs Gesellschaft. In der Essenz ist sie der höchste Ausdruck der Gesellschaft. Wenn Sokrates durch seine Methode der Falsifikation ständig beweist, dass diese auf Unwahrheit beruht, ist er natürlich der Prophet eines neuen Gottes der Wahrheit. Ich bin kein Prophet, aber ich bin der Nachwelt schuldig, an meinem alternativen Wahrheitsbegriff zu arbeiten. Ich könnte meine Ansichten und Absichten auch in Bände sozialwissenschaftlicher Analysen darlegen, aber ich denke, es wird verständlich, was ich meine. Das offizielle kapitalistische Weltsystem akzeptiert mich nicht, weil ich mich mit seinen Göttern nicht vertrage. Diese Logik liegt seiner totalen Reaktion auf mich zugrunde. In der Geschichte suchte man Hoffnung stets in den Randbereichen der herrschenden Systeme, bei Gemeinschaften, die sich in die abgelegenen Berge oder Wüsten zurückgezogen haben. Die kurdische Gesellschaft ist sowohl geografisch als auch bezüglich der Menschen einer dieser abgelegenen Ecken. Schon früh hatte ich bemerkt, dass die verloren gegangene Menschlichkeit in der Gesellschaft dazu beitragen könnte, die so lebenswichtige Definition des Gesellschaftsbegriffs zu finden. So wie man jedes wissenschaftliche Geheimnis durch eine richtige Definition zu erfassen versucht, bemühte auch ich mich auf diesem Gebiet beharrlich, eine richtige Definition für den Begriff Gesellschaft zu finden. Ohne die gegebene Gesellschaft unserer Zeit richtig zu analysieren, kann man zu keinem neuen System kommen, das dieses alte überwindet. Die Krise des kapitalistischen Weltsystems wird andauern und sich noch weiter verschärfen. Was schließlich weiter passiert, hängt von der Qualität der Analyse ab, die man anstellt. Es kann besser, aber auch noch viel schlimmer werden. Die menschliche Gesellschaft wird durch die Kraft des menschlichen Verstandes bestimmt. Die menschliche Gesellschaft ist das Phänomen, in dem die kreativen und Entwicklung befördernden Grenzen des Verstands am umfassendsten und am schnellsten zur Geltung kommen. Ihre Gesetze unterscheiden sich qualitativ von den physikalischen Gesetzen und denen der Pflanzen- und Tierwelt. Das Wichtigste dabei ist, die Kraft und das Bewusstsein für die Gesetzmäßigkeit des gesellschaftlichen Wandels aufzubringen, um mit der daraus resultierenden wissenschaftlichen Kraft den Wiederaufbau der Gesellschaft zu realisieren. Die eigentliche Gefahr der vulgärmaterialistischen und deterministischen Philosophie des Realsozialismus ist die Gleichsetzung der gesellschaftlichen Gesetze mit physikalischen Gesetzen. Damit verschreibt man sich der Annahme des automatischen Fortschritts, mit anderen Worten, einem modernen Schicksalsglauben. Dabei zeigt die neue Realität, in der sich Mikro- und Makrophysik berühren, dass die kontinuierlichen und linear deterministischen Entwicklungsgesetze ihre Gültigkeit verloren haben. Bei den Übergängen zwischen den Phänomenen besteht ein Chaosintervall. Es zeigt sich, dass ohne dieses Intervall keine qualitative Entwicklung möglich ist. Unsere heutige Sicht auf das Universum und die Natur ist das Ergebnis einer Fülle von wissenschaftlichen Daten, die eine gesellschaftliche Wende mindestens vom Ausmaß der Renaissance erfordern. Wir müssen wissen, dass wir dieses chaotische System nicht werden überwinden können, wenn wir nicht unsere grundlegende Weltsicht einer qualitativen Transformation unterziehen. Das meine ich, wenn ich von geistiger Revolution spreche. Wir brauchen keine neue sumerische Mythologie. Wir werden uns nicht wie die sumerischen Priester an die Wahrheit der Tempel halten. Aber wir werden diese Tempel auch nicht geringschätzen. Wir müssen zutiefst begreifen, dass der sumerische Zikkurat der ursprünglichste aller göttlicher Tempel ist, dem Synagogen, Kirchen und Moscheen folgten. Die Zikkurate sind Zentren, in denen die Priester durch intensives Nachdenken die grundlegenden Begriffe und Strukturen der Zivilisation schufen. Diese Tempel und alle späteren großen Askesezentren, Derwischklöster, Mysterienhäuser, Orakel, Fastenriten bis zu den muslimischen Gebetszeiten sind weiterentwickelte und schwächer werdende Formen ein und derselben Tradition. Auf der gleichen Spur bildeten sich Kunstschulen, Theater, literarische, philosophische und wissenschaftliche Disziplinen. Das meine ich, wenn ich dazu mahne, dies nicht gering zu schätzen. Die brennende Frage lautet, wo und was die Tempel des Auswegs aus dem heutigen Chaos sein sollen. Zweifellos kann man nicht leben, indem man nur die Vergangenheit imitiert. Aber die Vergangenheit ist das Fundament, ohne das man das Neue nicht erschaffen kann. Die heutigen Universitäten, Wissenschaftszentren und Denkfabriken sind weit davon entfernt, diese Aufgabe zu erfüllen. Sie sind zu einer Art Stelle geworden, die persönliche Heilscheine oder Amulette austeilen. In der ägyptischen Zivilisation gab es eine Zeit, in der Garantiescheine für das Jenseits verteilt wurden. Ein heutiges Diplom ist eine Art Garantieschein für das Diesseits. Mit dieser Herangehensweise werden aus dem gegenwärtigen Chaos keine neuen gesellschaftlichen Strukturen geboren. Parteien und Institutionen, seien sie oppositionell oder systemgebunden, können mit solch einer Mentalität das Neue nicht erschaffen, sondern allerhöchstens zur Reform oder Restauration des Systems beitragen. So ereilt auch die unterschiedlichen revolutionären Parteien und Bewegungen der letzten 2 Jahrhunderte ein ähnliches Schicksal. Mehr Erfolg für eine ernstzunehmende gesellschaftliche Erneuerung und Systembildung könnte erzielt werden, wenn wir Zentren schaffen, die sich mit Wahrnehmung und Willensbildung befassen. Wir wollen sie der Einfachheit halber gesellschaftswissenschaftliche Zentren nennen. Essentiell notwendig dabei ist, dass diese gesellschaftswissenschaftlichen Zentren von denen gebildet werden, die das Ziel und die Kraft haben, alle Eigenschaften von der Heiligkeit des Priesters bis zur disziplinierten Arbeitsteilung des modernen Wissenschaftlers bzw. der modernen Wissenschaftlerin in ihrer Person zu vereinigen. In gewissem Sinne werden in diesen Zentren der Tempel des Klerikers, die Schule des Philosophen und die Akademie des Wissenschaftlers zur Synthese gebracht und die Antwort auf alle lebenswichtigen Probleme der menschlichen Gesellschaft gesucht, wenn nötig in 40-jähriger Askese. Die Massaker, die der Kapitalismus an Gesellschaft und Individuum verübt, können wir mit der Kraft solcher Einrichtungen stoppen. Diese Zentren sind keine ideologischen Büros revolutionärer Parteien. Sie sind auch keinesfalls Orte, an denen Wissenschaftler, die sich mit simplen Einfällen begnügen, Thesen formulieren können. Sie sind auch keine Thinktanks, die die Politik beraten und steuern. Nein, es sind Institutionen, die die Moral und die Fähigkeit haben, nötigenfalls allen institutionellen und individuellen Elementen der Gesellschaft die Kraft zu einer Veränderung sowie das dafür erforderliche Bewusstsein und den Willen zu geben. Es sind die geistigen Institutionen, die heute wie in der Vergangenheit für die menschliche Gesellschaft unverzichtbar sind und waren. Weil im kapitalistischen System die geistigen Institutionen der Gesellschaft am umfassendsten zerstört wurden, ist der Versuch zum Aufbau dieser Zentren heute vielleicht so notwendig wie noch niemals zuvor in der Geschichte. Diese Vision ist eines der wichtigsten Ergebnisse meines persönlichen Rings mit der europäischen Zivilisation. Ich glaube, dass dies die sinnvollste Antwort ist, die ich auf Verschwörung und Verrat geben konnte. Ich habe die Ehre, meine diesbezügliche Arbeit voller Entschieden und Entschlossenheit in der Einpersonenhaftanstalt, in der ich mich befinde, fortzusetzen. B. Der türkische Staat und die kurdische Frage. Der Umgang der Führung der türkischen Republik mit der kurdischen Frage war reaktionärer, ignoranter und weniger auf eine Lösung gerichtet als der Führung des Osmanischen Reichs. Dabei wird eine Vielzahl von erhaltenen schriftlichen Befehlen, die von Mustafa Kemal höchstpersönlich verfasst sind, offen geäußert, dass die Kurden ein Gründungselement der Republik sind. Der entscheidende Faktor für die trotzdem folgende negative Entwicklung ist sicherlich die große Sorge um den Bestand der Republik, verursacht durch die Aufstände von 1925 bis 1938. Die letzte Rede zu diesem Thema hielt Mustafa Kemal Atatürk 1924 bei der İzmit'er Pressekonferenz. Sie beinhaltet, dass auch den Kurden ein Status mit umfangreichen Freiheiten zuerkannt werde. Nach den Aufständen jedoch überwog eine Politik, die versuchte, das Problem aus der Welt zu schaffen, indem sie es für nicht existent erklärte. Ein ganz normales Lehrbuch über das kurdische Alphabet oder eine Kassette mit kurdischer Volksmusik wurden zum Gegenstand von Strafverfolgung und Gerichtsverfahren gemacht. Wer bekannte »Ich bin Kurde« wurde kriminalisiert. Die Kurdinnen und Kurden wurden dazu gebracht, sich vor der eigenen Existenz zu fürchten und deshalb vor sich selbst wegzulaufen. Die kurdische Frage und das Kurdischsein verwandelten sich so in einen einzigen Albtraum. Die revolutionäre Jugend brach damit erst durch das bewundernswerte Verhalten von Deniz Gezmiş und seinen Freunden, der auf dem Weg zur Hinrichtung ausrief: »Ich gehe für die Freiheit und Geschwisterlichkeit von Türken und Kurden würdevoll in den Tod.« Die Gründung der PKK und ihre Offensive am 15. August 1984 führten dazu, dass die Staatsführung erwachte und die Problematik sich zu einem Syndrom entwickelte. Anstatt das Problem in seinen historischen und gesellschaftlichen Dimensionen anzugehen, griff die türkische Führung entsetzt zu militärischen Operationen und Folterpraktiken, die keinerlei Grenzen kannten. Wer immer das Problem anklingen ließ, wurde zum Vaterlandsverräter deklariert. Um das Problem zu leugnen und niederzuhalten, mobilisierte man die gesamte Innen-, Außen-, Wirtschafts- und Kulturpolitik. Die bemerkenswerteste Politik in diesem Zusammenhang betrifft den Bereich der Diplomatie. Man richtete die Außenpolitik der Kurden auf Isolation und Nichtanerkennung der Kurden im Allgemeinen und der PKK im Besonderen aus. Das war überall auf der Welt bekannt. Um diese Politik zum Erfolg zu führen, wurde alles investiert, worüber die Türkei verfügte. Dieser Irrewitz ging so weit, dass es quasi zur Regel wurde, es als Erfolg zu deuten, wenn einem anderen Staat alles zugestanden wurde, was er verlangte, um ihn zum gewünschten Verhalten gegenüber den Kurden zu bewegen. Man betrieb das, als sei es ein heiliges Prinzip. Sowohl trauriger als auch ironischer und paradoxerweise ging dies so weit, dass die türkische Republik selber Unterstützung zur Errichtung eines kurdischen Halbstaats im Nordirak leistete. Sie unterstützen also das, was sie eigentlich nicht wollten. Um zu verstehen, wie es dazu kam, muss man etwas näher hinsehen. Wer die PKK zu Terroristen erklärte, konnte verlangen, was er wollte. Es wurde akzeptiert. Insbesondere auf ökonomischem Gebiet konnten die Länder der EU nach Lust und Laune Abkommen tätigen. Auch Russland und der von Russland abhängigen GUS gegenüber folgte man der gleichen Logik. Um zu verhindern, dass Russland mich aufnimmt, bot man enorme wirtschaftliche Vorteile, allen voran das Projekt Blauer Strom. Um die PKK besser bekämpfen zu können, wandte man sich der Saudi-Arabien und in der Iran-Politik von Grundsätzen der Republik ab und verließ das Prinzip des Laizismus. Man legte sich ein unwissenschaftliches Paradigma zu, genannt türkisch-islamische Synthese. Wo diese Politik des Zuckerbrots nicht ausreichte, griff man zu handfesten Drohungen, so gegen Syrien, Griechenland und, in der Zeit meines Aufenthalts dort, Italien. Die Türkei hatte bereits 1996 eine umfassende strategische Allianz mit Israel geschlossen und konnte so die Kriegsdrohungen gegen Syrien 1998 mit erheblichem Druck versehen. Auch ihre strategische Zusammenarbeit mit den USA folgte der gleichen Logik. Ergebnis dieser Politik war schließlich ein Führersieg. Indem sie immer mehr Zugeständnisse machte, geriet die Türkei in die schwerste Krise ihrer Geschichte, die alle Bereiche erfasste. Sie wurde schließlich von 250 Milliarden Dollar Schulden stranguliert. Obwohl sie in der Lage wäre, EU-Mitglied zu werden, wurde sie bisher nicht aufgenommen. Das Misstrauen aller arabischen Länder nahm zu. Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Entsendung türkischer Soldaten in den Irak wurden auch die USA und Israel vom gleichen Misstrauen erfasst. So waren die Beziehungen der Türkei zum Ausland an einem Tiefpunkt angelangt. Weit davon entfernt, den Iran auf seine Seite zu ziehen, gelang man durch das Dilemma, dass der Iran zusammen mit Syrien mit der Alternative entweder wir oder Israel präsentierte, an den kritischsten Punkt der wechselseitigen Beziehungen. In dieser Weise trug die türkische Republik selbst zu ihrer Schwächung bei, gab in der Innenpolitik ihre ideologische Hauptausrichtung auf und sorgte im Ausland eigenhändig dafür, dass die kurdische Frage, die sie als Hauptbedrohung ansieht, in eine höchst delikate Position geriet. Was bedeuten in diesem Zusammenhang die Pläne gegen mich, die die USA, welche die Lage der Türkei aus nächster Nähe verfolgten, mit den Griechen als Handlangern schmiedeten? Offenbar glaubten sie, eine geschwächte Türkei werde sich als Gegenleistung für meine Auslieferung bis zur Selbstaufgabe an sie binden. Das Trio USA, Griechenland und Israel war sehr genau über die Sprengkraft im Bilde, die ich sowohl tot als auch lebendig in der Hand der Türkei entfalten würde. So waren diese Staaten sicher, jede ihrer Forderungen an die Türkei erfüllt zu bekommen, denn schließlich hatten sie ihr ihren gefährlichsten Feind ausgeliefert. Die Türkei sollte im Zypern- und Ägäis-Konflikt Zugeständnisse machen, die Israel-Connection in verlässlicher Freundschaft fortsetzen und als sicherer Verbündeter der USA überall hineilen, wo es verlangt wurde. Noch in Italien kam mir die Frage, wäre es nicht schlauer gewesen, mich von mir mit den grundlegendsten Menschenrechten als Gegenleistung zu fordern, anstatt mich von so vielen Mächten zu erbitten? Eigentlich zeigten die indirekten Briefwechsel von Özal, Erbakan und der Armee mit mir, dass sie dies als richtigen Weg erkannt hatten, wenn auch spät. Aber die Macht der etablierten Politik stand solchen mutigen Initiativen für eine Lösung entgegen. Für sie galt, keine Lösung ist auch eine Lösung. Genauso verhielt man sich, um ein anderes Beispiel anzuführen, in Bezug auf Zypern, wo ebenfalls jede Lösung blockiert wurde. Schließlich waren jedoch die vitalen Interessen des Landes in Gefahr geraten, wie wir an den Beispielen EU und Irak gesehen haben. Dasselbe trifft auf die Beziehungen zur griechischen Republik zu. Am Ende wurde das einem syndromähnlichen Vorgehen gegenüber mir als Teil der kurdischen Frage nahezu absurd. Was man erhielt, war das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war. Ich behaupte, dass die kurdische Frage im Irak den kurdischen Nationalisten überlassen und so als jederzeit explosionsbereite Bombe am schwächsten Punkt der Türkei angebracht worden ist. Wie die Zeit der Aufstände ab 1925, so kann auch diese Phase der Republik 80 Jahre lang großen Schaden zufügen. Die gleiche gefährliche Haltung wird ebenso viel oder noch mehr Zerstörung anrichten. Deniz Gezmiş und seine Freunde waren überzeugte Vertreter einer unabhängigen und freien Türkei. Auch die Kurden wollten sich an einem solch ehrenhaften Projekt beteiligen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die unabhängige und freie Türkei das charakteristische Konzept Mustafa Kemal Atatürks war. Damit verfolgte er die richtige Politik. Unter diesem Leitspruch knüpfte Atatürk freundschaftliche Beziehungen mit Venizelos, dem berühmten Staatsmann der griechischen Republik, und versuchte auf diesem Weg, Probleme zu lösen. Dies entsprach im Wesentlichen auch der Haltung der Kurden. Als aber durch den Aufstand von 1925 die Briten mit ihren Machenschaften, bei denen es um die irakischen Ölstädte Mosul und Kirkuk ging, die politische Lage für sich zu entscheiden versuchte, verloren beide Seiten. Das Ergebnis waren stets Führersiege. Wenn das Lernen aus der Geschichte Voraussetzung für Erfolg im Leben ist, so darf man niemals wieder für solche Führersiege Kriege führen. Nie wieder darf es eine Gelegenheit für Intrigen geben, die zu solchen Kriegen führen. Darauf dürfen wir nie wieder hereinfallen. C. Falsche Freunde. Erheblichen Anteil am Verrat an mir hatten auch nicht ausreichend tragende freundschaftliche Beziehungen. Die Angst, keine guten Freunde finden zu können, welche mich seit meiner Kindheit umtrieb, wurde bestätigt, als ich mich praktisch ganz auf mich allein gestellt in einer auswegslosen Situation fand. Obwohl ich mich außerordentlich bemüht hatte, tragfähige Freundschaften und genossenschaftliche Beziehungen aufzubauen, trat ein, was mir meine Mutter schon in meiner Kindheit prophezeit hatte. Als sie sah, wie eifrig ich Freundschaften schloss, pflegte sie zu sagen, »Dummkopf, gib dich nicht mit denen ab. Die sind nur bei dir, weil sie an ihren eigenen Vorteil denken. Sie arbeiten nicht so, wie du dir das vorstellst, und sie halten nicht zu dir.« So entspricht also die bittere Erfahrung des Lebens der Wirklichkeit mehr als Kinderträume. Selbstverständlich habe ich meinen Glauben nicht verloren, dass ein Leben ohne soziale Beziehungen und aufrichtigen Freundschaften nicht sinnvoll und lebenswert sein kann. Zwar gibt es davon Spuren in der Kultur des Ostens, aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass in der Kultur des Westens Freundschaften heranreifen können. Wenn griechische und andere europäische Besucher zu mir kamen, begegnete ich ihnen mit der Mentalität eines Orientalen. Ich konnte mir doch nicht untreu werden. Wie sehr hinter ihren Besuchen auch tiefer Egoismus und engstirniges Interessensdenken gestanden haben mochte, musste ich sie doch wie wahre Freunde empfangen. Das hat wenig mit dem Wissen um ihre Absichten zu tun, sondern ist für mich vielmehr eine Charakterfrage. Von Anfang an war klar, dass eine solche Haltung in der Politik des 20. Jahrhunderts ein mögliches Einfallstor für Katastrophen bietet. Jedoch ist dieses Thema nicht nur eine Frage von Wissen und Glauben, sondern hat darüber hinaus mit zwei unterschiedlichen und tief verwurzelten Mentalitäten zu tun. Die eine entstammt der hierarchischen Zivilisation bzw. der Klassengesellschaft und lautet: In der Politik ist jedes Mittel recht. Dem steht die Denkweise der kommunalen Gesellschaft entgegen, der zufolge der öffentlich-politische Raum der Bereich der bedeutendsten Werte ist und daher die höchsten Tugenden erfordert. Als Politiker musste ich, um konsequent zu sein, einen Stil verfolgen, der mit meinen Prinzipien im Einklang steht. Sollten doch die anderen versuchen, mich für ihre niederen Ziele zu benutzen, so viel sie wollten, um ihre Ämterwünsche, Interessen und persönlichen Vorlieben zu befriedigen. Ich durfte nicht zu dieser mentalen Grundstruktur der kommunalen Gesellschaft in Widerspruch geraten, die für mich auch ein gesellschaftliches Ideal darstellt. Diese Wesensart hat zweifellos Beachtliches bewirkt und war ein Hauptgrund dafür, dass sich um mich tausende Genossinnen und Genossen scharten, die weitaus stärker waren als ich selbst. Diese Grundhaltung und die Eindrücklichkeit meiner Freundschaft veranlasste auch türkische Revolutionäre wie Kemal Pir oder Haki Karer, die von jeglicher Kurdentümerlei weit entfernt waren, meine treuesten und entscheidendsten Weggefährten zu werden. Auch die Loyalität außergewöhnlicher, mutiger Frauen mir gegenüber rührt von dieser Haltung her. Und doch gab es unzählige Egoisten, die bewusst oder spontan innerhalb und außerhalb der Organisation auftauchten und mich und alle aufrichtigen Freunde und Genossen mit verhängnisvollen Folgen betrogen. Sie nutzten eben diese Haltung aus und verursachten dadurch unnötig Verluste. Dieser Kampf ums Prinzip gegen die Geisteshaltung, die das 20. Jahrhundert mit Ausnahmen geprägt hat, ist noch nicht zu Ende. Ebenso wichtig wie die Treue zum Prinzip ist es, wachsam zu sein. Ansonsten wird uns das gleiche Schicksal ereilen, das schon viele wohlmeinende Menschen, Bewegungen und soziale Systeme inklusive des Realsozialismus zuteil wurde. Meine Einreise nach Athen erfolgte in diesem Geiste und nach dem Okay unserer Freunde und unserer Repräsentantin in Griechenland. Vielleicht kannten sie die Person und Institution und vor allem den Staat, mit dem sie es zu tun hatten, nicht gut genug. Weil ihre Auffassung von Beziehungen nicht über die eines kleinen Beamten hinausging, war unvermeidlich, dass sie für jede Art Verführung offen waren. Klar ist, dass sie benutzt wurden. Es ist auch wahr, dass die Beziehungen an vielen Orten nicht stark genug wären, um tragfähig für mehr zu sein. Kurz, der Boden, auf den ich meinen Fuß setzte, war wahrlich nicht gut bereitet, und es war eine Frage des Glücks und der momentanen Bedingungen, ob ich ausrutschen würde oder nicht. Die Staatsanwaltschaft betont in ihrer Anklageschrift ausdrücklich, dass ich angeblich gegen den Willen des griechischen Staats eingereist sei, sogar trotz seiner Anstrengungen, gerade das zu verhindern. Das ist die Grundlage für die Anschuldigung gegen unsere Repräsentanten, unsere Freunde und mich. Lassen wir das Juristische einmal beiseite. Was hier in erster Linie missbraucht wurde, ist unsere Anständigkeit. Es ging von Anfang an darum, uns durch versteckten Verrat hereinzulegen und als perfekten politischen Spielball für eigene Zwecke zu benutzen. Historiker werden einmal alle Dimensionen dessen ausleuchten, was hier ablief. Wegen unserer Anständigkeit, unserer Auffassung von freundschaftlichen Beziehungen, wurden wir von den höchstrangigen Führern der Staaten USA und Griechenland als politische Grünschnäbel eingestuft und behandelt. Die Mehrzahl derer, die als Handlanger dienten und beteiligt waren, mögen von diesen Plänen nichts gewusst haben. Vielleicht wussten nur ganz wenige von dem Verrat. Einer der wichtigsten Punkte ist die Benennung der wirklichen und wissentlichen Verräter. Besonders gut bekannt ist das Verhalten von Oberst Savas Kalenteridis, der unsere Freundschaft missbrauchte und so zum Hauptakteur bei der Umsetzung des Komplotts wurde. Kalenteridis galt als geradezu fanatischer Bewunderer meiner Person. Er war derjenige, der von der ersten Kontaktaufnahme mit mir bis zur Auslieferung an die Schergen in Kenia diese gefährliche Rolle spielte. Ich möchte dies ein wenig mit historischen Beispielen vergleichen. Wie Judas Iskariot Jesus verriet oder Brutus sich gegen Cäsar verschwor, hätte auch diese Konspiration in dem Umfang ohne sein Zutun niemals stattfinden können. Als ich nach Kenia geschickt wurde, der Staatsanwalt nennt es Ausweisung, versprach er Folgendes: Ich gebe Ihnen das Ehrenwort des griechischen Staats. Dort sind Griechen. Es ist der für Ihre Sicherheit am besten geeignete Ort. Innerhalb von 2 Wochen wird ein südafrikanischer Pass besorgt, den Sie erhalten. Als ich jedoch an die Schergen in Kenia übergeben wurde, sagte er, Außenminister Pangalos hat einen Sonderbefehl gegeben, Sie fliegen nach Holland. Verrat als Missbrauch von Freundschaft ist die grausamste Art von Feindschaft, die das Menschengeschlecht kennt. Ihr könnt eure Feinde erschießen, den Löwen zum Fraß vorwerfen, sie hinrichten, aufhängen oder mittels militärischer Taktiken töten, aber eine Person, in die ein Volk seine Hoffnung gesetzt hat und die es als Führung akzeptiert, könnt ihr nicht auf diese Weise als Postpaket verschicken oder der Liquidierung überantworten. Ich glaube, dass es kein zweites Beispiel für einen Fall gibt, wo ein solches Verbrechen im Namen eines Staats begangen wurde. Die USA können für sich selbst Entscheidungen treffen, aber jemanden, der vermittelt durch Freunde mit guten Absichten in das eigene Land kommt, behandelt man so nicht. Tatsächlich ist keinem einzigen Staat, Russland, Syrien und Italien eingeschlossen, etwas derartiges in den Sinn gekommen. Wieso hat nun einer, dessen Aufgabe es ist, für die griechische Republik zu arbeiten, diese Rolle gespielt? Was denkt und fühlt er dabei? Um die Frage zu beantworten, habe ich versucht, das Phänomen Hellenismus auf seine Staatswerdung zu charakterisieren. Eine Kultur, die eine solche Mentalität hervorbringt, erfordert eine Analyse. In der Kultur des Ostens gibt es kein derartiges Phänomen. Wie verbreitet auch Wortbrüche jeder Art sein mögen, im Mittleren Osten erhebt man die Hand nicht gegen jemanden, der in Freundschaft kommt, selbst wenn er direkt in das Zelt seines Feindes geht. Wie stark auch der Feind sein mag, ein Gast wird nicht ausgeliefert. Ich rede nicht von Abkommen. Wenn man mir im Namen der griechischen Republik gesagt hätte, wir liefern dich wegen eines Abkommens an die USA oder die Türkei aus, unsere Gesetze und Interessen erfordern das, würde ich nichts dagegen sagen, so sind eben die politischen Notwendigkeiten. Ich bin aber der Überzeugung, dass es auf der Welt sehr selten vorkommt, dass man mit Lügen im Namen der Freundschaft etwas zu erreichen versucht. Was schließlich Freundschaften angeht, folgt für mich aus all dem, dass ich mich damit noch intensiver befassen muss. Es ist falsch, oberflächlich und wahllos Freundschaften zu knüpfen, weiterzuspinnen oder zu benutzen. Freunde kommen vor Genossen. Vielleicht sind sie in diesem Sinne auch wichtiger als Genossen. Um sich Freunde wählen und in gesellschaftlichen Beziehungen auf sie bauen zu können, muss man alle historischen und sozialen Dimensionen in Betracht ziehen. Diese Tatsache bildet auch das Fundament für die Bemühungen, eine Definition von Gesellschaft zu finden, wie sie meine Verteidigungsschriften prägen. Es ist bekannt, dass ich für Freundschaften offen bin. Es ist auch bekannt, dass ich Freunde suche, wie sie in den berühmten Epen behandelt werden. So wie es Enkidu für Gilgamesch oder Patroklos für Achilles war. Meine Freundschaft mit Kemalpir steht wohl nicht hinter diesen Beispielen zurück. Nach meiner intensiven Beschäftigung mit Philosophie habe ich folgendes dialektisches Prinzip besser verstanden. Alles gebärt und nährt sein eigenes Gegenteil. Die Wissenschaft spricht mittlerweile von Materie und Antimaterie. Das Gegenstück zum Elektron ist das Positron. So ist es wahrscheinlich, dass die Tiefe meiner Freundschaft auch ihr eigenes Gegenteil hervorruft. Man kann diese Antagonismen bereits in der Struktur der Denkweise des antiken Hellas entdecken, das die Philosophie hervorbrachte. Aber es steht in einer Kultur nicht gut an, diese Widersprüche derart gerissen auszunutzen. Zweifellos hängen der tragische Niedergang des großen historischen Hellenismus und sein Zusammenschrumpfen auf eine winzige Halbinsel mit dieser Tatsache zusammen. Bei den Türken gibt es ein Sprichwort, das besagt, Freundschaft mit Griechen sei unmöglich. Ich glaube noch daran, dass man dies keinesfalls über alle Griechen oder überhaupt über ein Volk sagen kann. Auch die Naivität der Kurden wird viel zitiert. Vielleicht sind sie auch wegen ihrer Naivität ohne Staat geblieben. Ich sage ganz offen, anstatt eine Zivilisation und einen Staat zu haben, der Freundschaft derartig missbraucht, lebe ich lieber im Geiste der naiven und schlichten Kommunalgesellschaft ohne Staat und kämpfe für soziale Befreiung. Zu solch einem Volk zu gehören, halte ich durchaus für eine Ehre.